Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Ich bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was ich beglücke. Auch alles in der Stille und wie es sich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Ich bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auch nimmer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Es kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Das Lied wird nächstes Mal geübt. Haben wir das in unserem Büchle stehen? Ich denke schon. Ich sorge dafür, dass wir es haben.